Gläschen Wein. Mit paar guten Freunden ein wenig zusammen sein. Ein Bulle in Körtli hab ich für das Leben gern. Da bin ich nun mehr zu haben. Da bin ich absolut ein Fan. Jeden Tag auf der Bütz, das geht so spuff, es gestürmt zu. Oh, das macht die Menge schwuff. Jetzt kommt's nicht plötzlich Sinn. Du schaust auf die Uhr. Ja, schon bald ist Abend. Und du kannst dich gut in Körper.